Jüngst wurden die Gedenkkomitees für Genossen Kim Il-sung in mehreren Ländern gebildet. Das Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Il-sung wurde in der Ukraine, Uganda, Norwegen, der Kommunistischen Partei Russischer Kommunisten und der Partei für Frieden und Einheit Russlands und das Gedenkkomitee für den großen Führer Präsidenten Kim Il-sung in Tansania, das slowakische Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Il-sung in Bratislava und das serbische nationale Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Il-sung in Belgrad und das Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung in der Kommunistischen Partei Deutschlands, das Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung jeweils in Russland, Angola und im Generalverband der Jugend Algeriens, das Gedenkkomitee für den Generalismus Kim Il-sung in Peru und das Komitee der Sozialistischen Partei Benins zum Gedenken an den Generalismus Kim Il-sung in Cotonou gegründet. Die Gedenkkomitees beschlossen, die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der unsterblichen Verdienste von Kim Il-sung wie Gedenktreffen, Seminar über seine Verdienste und Vortrag zu organisieren. Und jüngst wurden das Internationale Komitee zum Gedenken an den großen Führergenossen Kim Il-sung, das Brasilianische, das Kongolesische und das Weißrussische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung ins Leben gerufen.